Abschnitt 71 von Interessante Kriminalprozesse, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ricarda Detmold. Interessante Kriminalprozesse, Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 71, Teil 6. Der nächste Zeuge Schneider war der Nachfolger des Oberkellners Krüger im Victoria Hotel. Er habe vom Hörensagen Kunde von dem mehrfach erwähnten Vorfall erhalten, in welchem ein Bankhalter verdächtigt worden war, unfair gespielt zu haben, und es sich nachher herausstellte, dass statt der 6 vollständigen Spiele mit 312 Karten 360 Karten vorhanden waren. Nach seiner Beobachtung haben nicht nur die 3 Angeklagten gemeinschaftlich die Bank gehalten, dies sei auch von anderen Teilnehmern geschehen. Die Summen, die an einem Abend verloren oder gewonnen wurden, schätzte er auf 20.000 bis 50.000 Mark. Schließlich sei die Vereinigung im Victoria Hotel auseinandergegangen, wahrscheinlich infolge des Vorfalls mit Herrn von Schrader, und weil schon mehrere Herren infolge des Spiels zugrunde gegangen waren und ihren Abschied nehmen mussten. Auf Befragen nannte der Zeuge den Namen von Köckeritz. Nach seiner Meinung bestand die Gesellschaft aus mehreren hundert Personen aus allen Provinzen und allen Regimentern, von denen etwa 25 Personen an den einzelnen Abenden erschienen. Nach seiner Meinung habe von Kaiser in jener Zeit recht viel Pech gehabt, er habe sich überhaupt manche Wochen gar nicht sehen lassen. An den Spielabenden sei es außerordentlich ruhig und durchaus vornehm und anständig zugegangen, so dass er sich oft dahin geäußert habe, »Das ist ja gar kein Wunder, umsonst sind die Herren nicht Edelleute.« Die Beweisaufnahme drehte sich alsdann um die Frage, ob Kammerdiener Meier einmal dem Portier des Hauses, in welchem von Kröcher wohnte, angedeutet habe, er habe von Herrn von Kröcher mehr Geld erhalten, als er beanspruchen konnte. Der Portier Kriedemann, der dem Hauswirt Goldberg eine solche Mitteilung gemacht haben soll, bestritt das. Herr Goldberg behauptete es. Der Zeuge Goldberg wurde sodann über den Aufwand des Herrn von Kröcher vernommen. Goldberg. Er besitze ein sehr, sehr vornehmes Haus in der Friedrich-Wilhelm-Straße. Angeklagter von Kröcher habe bei ihm gemietet. Die Wohnung bestand aus 6 Zimmern. Er ist von dem Angeklagten von Kröcher seinerzeit verklagt worden, weil er es nicht leiden wollte, dass Fräulein Lona Kussinger, die sich für eine Baronin ausgegeben, in seinem Hause, das heißt in der Wohnung des Angeklagten von Kröcher, verweilte. Er sei der Meinung gewesen, dass diese Dame nach ihrem ganzen Auftreten nicht in sein Haus passte, zumal er von dem Kammerdiener Meier viel Nachteiliges über sie hörte. Er habe sich auch nicht darauf eingelassen, als ihm gesagt wurde, die Dame in hocheleganter Toilette sei die Wirtschafterin. Er konnte sich nicht denken, dass diese feine Dame die Zimmer lüften und die Möbel ausklopfen sollte. Die Ausstattung der Wohnung des von Kröcher sei sehr elegant gewesen, die Möbel stammten von Ferdinand Vogts und Co. In der Wohnung waren 60 elektrische Glühlampen eingerichtet, die Kronen können mehrere tausend Mark gekostet haben. Von Kröcher habe den Eindruck eines wohlhabenden Mannes gemacht, Kammerdiener Meier habe einmal erzählt, von Kröcher habe einen kostbaren Pelz im Werte von 3000 Mark in der Droschke liegen lassen. Von Kröcher. Der Pelz hatte einen Wert von 1200 Mark. Die Summe liegt in der hervorgehobenen Schneiderrechnung von 3000 Mark. Es kann doch nicht alles dreimal berechnet werden. Rechtsanwalt Dr. Schwind. Der Zeuge nannte die Wohnung Gartenwohnung, andere würden sie vielleicht Hinterwohnung nennen, denn man musste von der Friedrich-Wilhelm-Straße erst über den Hof, um nach der an der Privatstraße belegenen Wohnung zu gelangen. Zeuge, ich kenne doch mein Haus am besten, man kann nach der Theorie des Verteidigers ja auch nach dem Alexanderplatz über das Potsdamer Tor gelangen. Der alsdann vernommene Zeuge Epstein war Inhaber der Firma Ferdinand Vogts und Co. Er bekundete, dass die Möbelausstattung eine gute und solide, aber nicht eine auffallend elegante war. Zeuge Festner, bei dem der Angeklagte von Kaiser längere Zeit gewohnt hatte, gab diesem das Zeugnis eines sehr sparsamen und ordnungsliebenden Mannes, der gar keine Ansprüche gehabt und sich sogar stets seine Stiefel selbst geputzt habe. Zeuge Karcher, Pächter des Minerva-Hotels. Die Gesellschaft, die sich als Sportclub bei ihm angemeldet, hatte 3 Salons in der ersten Etage zu einem Preise von 600 Mark pro Monat gemietet. Er hatte erst 1200 Mark verlangt, die Herren haben aber auf 600 Mark heruntergehandelt. Von einem Spielclub sei keine Rede gewesen. Die Herren haben meist Rotwein und Selterwasser getrunken. In der Zeit vom 1. bis 19. September 1898 haben die Herren einschließlich der 600 Mark Miete eine Rechnung von 1596 Mark gemacht. Als er erfahren, dass die Herren lauter Spieler waren, habe er den Mietsvertrag aufgehoben. Zeuge von Zakrzewski. Er habe vielfach in den Spielkreisen verkehrt, vom Vorsitzenden befragt, ob er die Verteidigungsschrift zu Gesicht bekommen und sich auf diese Weise habe informieren können, erklärte der Zeuge, dass er die Verteidigungsschrift allerdings in der Hand eines Zeugen gesehen und einen Blick hineingetan habe. Rechtsanwalt Dr. Schachtel protestierte gegen die Andeutung, dass die Verteidigungsschrift an Zeugen gesandt worden sei, um Zeugen zu informieren. Es handle sich um nichts weiter, als was die Staatsanwaltschaft gleichfalls getan habe. Oberstaatsanwalt, hiergegen muss ich wieder protestieren. Rechtsanwalt Dr. Schachtel, es ist doch festgestellt, dass Staatsanwaltschaftsrat Keller ein Exemplar der Verteidigungsschrift Herrn von Manteuffel überlassen hat und sie dann an den Grafen Königsmark gelangt ist. Von Manteuffel betonte nochmals, dass ihm das fragliche Exemplar der Verteidigungsschrift ganz außerhalb der Akten rein privatim überlassen worden sei. Zeuge von Zakrzewski bekundete noch, dass er im Ganzen 10.000 bis 12.000 Mark verloren habe. Er habe fast immer nur bar und nie über seine Mittel gespielt. Es sei ihm nicht aufgefallen, dass die 3 Angeklagten immer gewannen. Er habe überhaupt kein Misstrauen gegen sie gehabt, ebenso wenig gegen Wolf, der als schwerreicher Mann und Bankier oder Rentier galt. Auf Antrag des Oberstaatsanwalts wurde auch diesem Zeugen das Protokoll seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter vorgehalten. Es ging daraus hervor, dass damals der Zeuge bekundet hat, von Kröcher habe ihm eines Tages bei einer Begegnung gesagt, jetzt ist der Montagli schon in München. Ich bin wieder der Dumme gewesen und habe ihm noch über 700 Mark herauszahlen müssen. Das Protokoll zeigte, dass der Zeuge damals ausdrücklich bekundet hat, es sei sein Eindruck gewesen, dass Montagli von Kröcher und von Kaiser möglichst schnell weggeschafft worden sei. Der Zeuge erklärte hierauf, nach dem Erscheinen des Artikels im Tageblatt hatte er damals alle möglichen Momente als verdächtig betrachtet, die möglicherweise ganz unverdächtig waren. Rechtsanwalt Dr. Schachtel. Hat etwa Herr von Manteuffel vor Ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter mit Ihnen gesprochen? Zeuge. Nein. Auf Antrag des Rechtsanwalt Dr. Schachtel wurde sodann der Bericht verlesen, den von Manteuffel an den Untersuchungsrichter gerichtet hatte. Es hieß darin, Herr von Zakrzewski bittet durch mich, nachträglich noch etwas mitzuteilen, was ihm noch eingefallen ist. In dem Bericht wurde dann weitergemeldet, dass von Kröcher dem von Zakrzewski gesagt habe, er und von Kaiser hätten dem Montagli 700 bis 800 Mark gegeben, um ihn über die Grenze zu schaffen. Zeuge von Zakrzewski bestritt, dass er überhaupt Herrn von Manteuffel eine solche Bitte ausgesprochen oder von über die Grenze schaffen gesprochen habe. Von Manteuffel. Graf Königsmark habe ihm bei einem Gespräch mitgeteilt, dass dem Zeugen von Zakrzewski noch nachträglich die Geschichte von den 700 bis 800 Mark eingefallen sei. Er habe dies so aufgefasst, wie es in seinem Bericht stehe. Rechtsanwalt Dr. Schwind. Die Vermutung, dass Montagli über die Grenze geschafft worden, ist gestern von Montagli unter seinem Eide klar widerlegt worden. Dagegen können doch die Sentiments, die der Zeuge von Zakrzewski vor längerer Zeit aufgrund eines Zeitungsartikels angestellt hat, gar nicht ins Gewicht fallen. Oberstaatsanwalt, das wird unbedingt zugegeben. Mit Rücksicht auf die aufgeworfenen Zweifel an der Notwendigkeit der Verhaftung ist es aber wesentlich festzustellen, wie damals die Ansicht der nächsten Interessierten und den Angeklagten nahestehenden Kreise war. Zeuge Graf Königsmark erklärte auf Befragen, dass er mit dem Zeugen von Zakrzewski über die Angelegenheit gesprochen habe. Er habe seines Wissens aber nur gesagt, dass von Kaiser und von Kröcher dem Montagli 700 bis 800 Mark gegeben hätten. Dass er von einem über die Grenze bringen gesprochen habe, entsinne er sich nicht. Zeuge von Zakrzewski, Er erinnere sich einer solchen Äußerung ebenfalls nicht. Rechtsanwalt Dr. Schwind regte an, ob es nicht zweckmäßig sei, Montagnier noch einmal über diesen Punkt zu vernehmen. Der Oberstaatsanwalt bezeichnete das als überflüssig, denn es sei selbstverständlich, dass die Behauptung, Montagnier habe Schweige- oder Reisegelder erhalten, nicht aufrechterhalten werden solle. Aber es müsse konstatiert werden, dass von Manteuffel sich in gutem Glauben befunden habe. Der Vorsitzende richtete die Frage an den Oberstaatsanwalt, ob denn überhaupt noch der Gesichtspunkt des Falschspielens, das heißt des Betrugs, von der Anklage aufrechterhalten oder fallen gelassen werde. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel. Er habe durch eine ganze Reihe von ihm angeregter Feststellungen schon zu erkennen gegeben, dass er auf diesen Punkt kein Gewicht mehr lege. Er könne aber offiziell nichts von der Anklage fallen lassen, müsse sich vielmehr das Weitere für das Plädoyer vorbehalten. Von Kaiser ließ sich durch den Zeugen von Zakrzewski bestätigen, dass niemand Herrn Wolf für einen gewerbsmäßigen Glücksspieler habe halten können und dass folgender Gesichtspunkt besprochen worden sei. Wenn wirklich Unregelmäßigkeiten vorgekommen wären, dann sei es im Interesse der 200 in die Sache verwickelten Offiziere und Beamten dringend geboten, dafür zu sorgen, dass die Artikel des Tageblattes aufhörten. Alsdann trat Kommissar von Manteuffel vor und erklärte mit gehobener Stimme, es scheine, als ob ihm wieder unterstellt werden solle, er habe wieder besseres Wissen einen falschen Bericht an den Untersuchungsrichter geschickt. Dem müsse er auf das Bestimmteste widersprechen. Er habe aus der Unterhaltung mit dem Grafen Königsmark unbedingt den Eindruck gewonnen, dass von Kröcher und von Kaiser den Montagnier über die Grenze geschafft haben. Er müsse dagegen protestieren, dass fortwährend die schwersten und ehrenkränkendsten Vorwürfe gegen ihn erhoben werden. Rechtsanwalt Dr. Schachtel beantragte nochmals festzustellen, dass weder Graf Königsmark noch von Zakrzewski Herrn von Manteuffel etwas von über die Grenze schaffen gesagt habe. Es folgte die Vernehmung der Frau Frieda Vogt. Sie gab an, dass sie früher mit einem Hauptmann verheiratet gewesen sei. Die Ehe sei geschieden. Als sie in Frankfurt an der Oder als Schauspielerin tätig war, habe sie Herrn von Kaiser kennengelernt und sei zu ihm in nähere Beziehungen getreten. Dann sei sie kurze Zeit beim Residenztheater in Berlin engagiert gewesen. Ein intimes Verhältnis sei sie erst im Sommer 1896 mit von Kaiser eingegangen. Sie habe damals ein Kapital von 15.000 Mark besessen. Da die Zinsen nicht ausreichten, habe sie das Kapital angreifen müssen. Herr von Kaiser habe keine großen Aufwendungen für sie gemacht, nur vorübergehend die Miete bezahlt. Sie habe auch in Ems Stellung gehabt, von dort habe von Kaiser sie abgeholt. Ebenso habe er sie von Baden-Baden abgeholt, wo sie sich mit ihrer Schwester befand. Hier habe von Kaiser ihre Rechnung beglichen. Dann sei sie etwa ein halbes Jahr in Lübeck als Schauspielerin tätig gewesen. Vorsitzender, Herr von Kaiser soll sie dort häufig besucht haben. Zeugin, etwa alle 3 Wochen. Vorsitzender, sie sollen damals sehr reiche Toiletten getragen haben. Zeugin, nein, wenigstens nicht auffallend. Vorsitzender, es wird behauptet, dass Herr von Kaiser Ihnen damals einen regelmäßigen Zuschuss von monatlich 150 bis 200 Mark gegeben habe. Zeugin, der Zuschuss war kein regelmäßiger. Vorsitzender, als Sie wieder nach Berlin kamen, haben Sie eine Wohnung in der Lüneburger Straße bezogen? Zeugin, ja. Vorsitzender, wer hat die Wohnung eingerichtet? Zeugin, ich allein von meinem Gelde. Ich hatte damals bei der Deutschen Bank ein Depot und habe dort noch heute ein Konto. Ich habe die Immobilien selbst bei Pfaff für 4.000 Mark gekauft. Die Zeugin bekundete weiter, dass sie in der Lüneburger Straße zusammen mit Herrn von Kaiser gewirtschaftet habe. Er habe ihr einige Monate hindurch monatlich 400 Mark Wirtschaftsgeld gegeben. Die Wohnung habe 1500 oder 1600 Mark gekostet und von den 400 Mark musste sie Miete und Wirtschaftsunkosten bestreiten. Herr von Kaiser habe ihr keineswegs große Geschenke gemacht, an ihrem Geburtstage habe er ihr allerdings eine Brillantbrosche und zu Weihnachten einen Brillantring geschenkt. Die Brosche schätze sie auf 400, den Ring auf 350 Mark. Am 1. Oktober habe sie die Gemeinschaft mit Herrn von Kaiser aufgegeben und sei zu ihrer Schwester gezogen. Wenn Herr von Kaiser durch Spielverlust in Verlegenheit geraten sei, habe sie ihm mit Geld ausgeholfen. Er habe gesagt, dass er sich auch an seine Mutter hätte wenden können. Zuletzt habe sie Herrn von Kaiser 3000 Mark geliehen, die sie von der Deutschen Bank abgeholt habe. Herr von Kaiser habe keinerlei großen Aufwand getrieben, sondern sehr einfach und bescheiden gelebt. Er habe auch keinen intimen Verkehr mit den beiden Mitangeklagten gehabt. Den Namen Wolf habe sie nicht einmal gehört, geschweige denn den Mann gekannt. Der Angeklagte von Kaiser richtete an die Zeugin die Frage, ob jemals in der Wohnung an der Lüneburger Straße gespielt worden sei. Zeugin: Nein, niemals. Von Kaiser: Ist der Zeugin bei ihrer Vernehmung gesagt worden, ich hätte bereits gestanden, mit Herrn Wolf sehr intim gewesen zu sein? Zeugin: Das hat mir Landgerichtsrat Herr gesagt. Es wurden hierauf mehrere Offiziere vernommen, die bisweilen mitgespielt haben. Von Puttkammer bekundete, dass Herr von Kröcher einmal einen sehr netten Herrn avisiert hatte, den er in das Savoy Hotel mitbrachte und als Herrn Wolf vorstellte. Wolf habe den Eindruck eines anständigen Mannes gemacht, zudem sei er ja durch von Kröcher sanktioniert worden, so dass Verdacht gar nicht erregt werden konnte. Der Zeuge bezifferte seine Spielverluste im Ganzen auf 10.000 Mark, die er aber nicht an die Angeklagten allein verloren habe. Besondere Beziehungen zwischen von Kröcher und Wolf habe er nicht beobachtet, er könne aber bestätigen, dass Wolf bei dem Eröffnungsdiner bei einem ganz erheblichen Gewinn die Hälfte in die Pinke gelegt habe. Angeklagter von Kröcher: Ist der Zeuge nicht der Ansicht, dass das Märchen, ich hätte von einem verstorbenen Prinzen eine enorme Summe gewonnen, mich in den fälschlichen Verdacht gebracht hat, ein gewerbsmäßiger Spieler zu sein? Zeuge: Das Gerücht über den Gewinn ist auch mir zu Ohren gekommen. Ich habe Herrn von Kröcher gefragt, ob etwas Wahres daran sei. Er hat mir die Sache ganz anders dargestellt. Nach seiner Auffassung habe er mit dem Coburger zusammen gegen einen Dritten gespielt und dabei sei der Coburger bei ihm in die Kreide geraten. Oberstaatsanwalt: Mir ist von authentischer Seite mitgeteilt worden, dass jenes Gerücht auf Klatsch beruht, dass seine königliche Hoheit so enorme Summen nie verloren hat und sich der höchste Verlust auf 3000 Mark beziffert. Ich halte diese Richtigstellung im Interesse des Andenkens seiner königlichen Hoheit für notwendig. Zeuge Freiherr Ernst von Gersheim, der seit 2,5 Jahren allem Spiel vollständig fernstand, gab als Grund des Auszuges aus dem Victoria Hotel an, dass der Wirt das Spiel nicht mehr erlauben wollte. Große Gewinne und Verluste seien nicht vorgekommen, bald habe der eine, bald der andere bluten müssen. Aufgefallen sei ihm nichts. Der ihm Wohlbekannte von Kaiser habe stets ein einfaches Leben geführt. Auch diesem Zeugen wurde seine frühere Aussage vorgehalten, worin es hieß, von Kaiser habe über seine Verhältnisse gelebt. Zeuge: Er habe es nur auf die Spielverluste bezogen. Auch in einem Brief an Herrn von Manteuffel vom März 1899 hatte Zeuge gesagt, von Kaiser habe Ausgaben gemacht, die seine Zulage bedeutend überschritten. Er habe das nur auf das Spiel bezogen. Seine Aussage sei auch nicht so aufgenommen worden, wie er sie gemeint habe. Rechtsanwalt Dr. Schwind hielt dem Zeugen einen von ihm geschriebenen Brief an von Kaiser vor, in welchem er sein größtes Erstaunen darüber ausdrückte, dass von Kröcher verhaftet werden konnte. Der Zeuge erwiderte, dass er niemals auch nur im Entferntesten daran gedacht habe, dass so etwas kommen konnte. Justizrat Dr. Sello: Haben Sie geglaubt, dass von Kaiser seine Lebensbedürfnisse zum größten Teil aus seinen Spielgewinnen bestreiten musste? Zeuge: Nein, natürlich wird er, wenn er eine größere Summe gewonnen hatte, auch mal mehr ausgegeben haben. Das tut schließlich jeder. Graf Botzing: Er war durch einen Herrn von der österreichischen Botschaft vor 9 Jahren in die Spielergesellschaft eingeführt. Er habe Verluste bis zu 5000 Mark gehabt. Etwas Verdächtiges habe er nicht bemerkt. Wolf sei ein freundlicher Herr gewesen, der viel von seinen Reisen in Japan und China erzählt habe. Vorsitzender: Im Zuchthause ist er auch gewesen, davon hat er wohl nichts erzählt. Zeuge: Nein. Heiterkeit. Vorsitzender: Sie haben früher einmal gesagt, dass in einem Falle, wo Sie mit von Kröcher zusammen gegen Wolf gespielt haben und erheblich verloren, von Kröcher durch seine sehr hohen Sätze Sie nur verleiten wollte, auch hochzusetzen. Zeuge: Ich habe dies in verdächtigem Sinne nicht gesagt. Von Kröcher ließ sich bestätigen, dass der Zeuge dasselbe getan habe, was ihm von Kröcher zum Vorwurf gemacht werde, nämlich dass Zeuge, der Rechtskandidat sei, ihm wiederholt während des Spiels Geld geliehen habe, damit er weiterspielen könne. Am 8. Verhandlungstage erklärte Oberkellner Montagli auf Befragen, dass Wolf immer den Eindruck eines Gentleman gemacht habe und dass er Zeuge erst nach Erscheinen des Artikels im Berliner Tageblatt die Äußerung getan habe, Wolf sei eigentlich zu nett gewesen, um anständig sein zu können. Es wurden alsdann mehrere junge Offiziere und Beamte vernommen. Ihre Aussagen fielen wenig oder gar nicht belastend gegen die Angeklagten aus, warfen aber manch grelles Licht auf den Leichtsinn der jungen Männer, die, ohne mit der Wimper zu zucken, ganze Vermögen am Spieltische vergeudeten. Die Zeugen stimmten darin überein, dass von Kröcher nicht die Rolle des Schleppers zu den Spielabenden gespielt habe, sondern dass man von Kamerad zu Kamerad sich erzählte, wo an den einzelnen Abenden gejöt wurde. Von Kröcher hatte viel gewonnen, aber auch manchmal viel verloren. Von Kaiser hatte gleichfalls wiederholt verloren und nach der Bekundung mehrerer Zeugen glatt reguliert. Von Schachtmeier war an den Spielabenden wenig in die Erscheinung getreten. Es ergab sich weiter aus den Zeugenaussagen, dass bis zur Übersiedlung in das Zentralhotel Dr. Kornblum gewissermaßen die Führung der Spielgesellschaft hatte. Ein junger Offizier aus der Provinz erklärte ganz unbefangen, dass er wiederholt mit 600 bis 700 Mark in der Tasche zu den Renntagen herübergekommen sei, sich an den Jeu-Abenden beteiligt habe und wieder abgezogen sei, wenn er sein Geld verloren hatte. Angeklagter von Kröcher ließ sich von diesem Zeugen bestätigen, dass er ihn in Monte Carlo kolossal hoch und furchtbar wild 30-40 habe spielen und gewinnen sehen. Der Zeuge bemerkte, er habe an einem solchen Abend in Monte Carlo 8.000 bis 10.000 Francs als Gewinn im Besitze von Kröchers gesehen. Student Graf Stosch. Er habe einmal im Deutschen Hause in Potsdam 25.000 Mark an von Kröcher und einen Herrn von Schrader verloren. Er habe als damaliger Offizier der Potsdamer Garnison auch sonst mehrfach im Deutschen Hause in Potsdam gespielt, unter anderem auch mit dem Prinzen Coburg. Auf Befragen des Rechtsanwalts Dr. Schwind erklärte dieser Zeuge, dass er bis zu seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter keineswegs der Ansicht war, dass die Angeklagten unfair gespielt hätten. Als er aber nach seiner Vernehmung das Zimmer des Untersuchungsrichters verlassen, habe er durch die Art und Weise der Fragestellungen das Gefühl gehabt, dass er in der Tat beim Spiele Gaunern in die Hände gefallen und gerupft worden sei. Es sei beispielsweise stark betont worden, dass schon Anzeichen des Falschspielens vorliegen. Ebenso sei gesagt worden, von Kröcher habe schon zugegeben, dass er immer gewonnen habe. Er, Zeuge, habe hiergegen sofort protestiert und gesagt, dass er selbst Herrn von Kröcher einmal 10.000 Mark habe verlieren sehen. Durch diese Bemerkung sei anscheinend der Untersuchungsrichter enttäuscht gewesen. Als er aber dann hinzusetzte, dass von Kröcher auch häufig viel gewonnen, habe der Untersuchungsrichter eine Miene gemacht, als ob ihm diese Bekundung genehmer wäre. Er habe gefürchtet, dass mit Rücksicht auf diese Fragestellungen seine Aussage unwillkürlich eine bestimmte Färbung bekommen haben könnte und habe sich deshalb nach 2 Tagen wieder zu dem Untersuchungsrichter begeben. Er habe sich das Protokoll nochmals vorlesen lassen und sich dadurch überzeugt, dass alles so aufgenommen worden sei, wie er ausgesagt habe. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel: Wenn Sie sich davon überzeugt haben, so trifft also das Protokoll auch nicht den geringsten Vorwurf. Rechtsanwalt Dr. Schwind: Ein solcher soll auch gar nicht erhoben werden. Es wird durchaus zugegeben, dass das Protokoll die Antworten des Zeugen auf die an ihn gerichteten Fragen absolut richtig wiedergegeben hat. Aber es wird angenommen, dass der Herr Untersuchungsrichter bei seiner Fragestellung vielleicht selbst präokkupiert war. Durch wen sei dahingestellt? Und schon überzeugt war, dass die Angeklagten das seien, was ihnen erst bewiesen werden sollte. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel verwahrte den Untersuchungsrichter entschieden gegen den Vorwurf, dass er präokkupiert gewesen sei. Wolf schilderten die meisten Zeugen als einen Herrn von vollkommen tadellosen Allüren. Nur ein Zeuge erklärte, dass er keinen Mumm gehabt habe, gegen Wolf irgendeinen Coup zu halten. Wolf habe ein vornehmes, zurückhaltendes Wesen und ein großes Portemonnaie gehabt und im Allgemeinen keinen Verdacht erregt. Zeuge Leutnant A.D. von Oetzel hatte einmal 30.000 Mark an von Kaiser und von Schachtmeier verloren. Er war ein häufiger Gast an Spieltischen, nicht nur hier, sondern auch in Frankfurt und Monte Carlo. Er habe mit wechselndem Glück gespielt, aber in Berlin fast ausschließlich Pech gehabt, denn er sei fast nie mit irgendetwas aus dem Lokal gegangen. Er habe vor dem Untersuchungsrichter ausgesagt, dass die Bank, die die drei Angeklagten hielten, niemals aufgeflogen sei. Er erklärte jetzt, dass er sich irrtümlich so ausgedrückt haben müsse, es aber jedenfalls nicht so gemeint habe. Auf eine Frage des Rechtsanwalts Dr. Pinkus gab Zeuge von Oetzel zu, dass ihm der Angeklagte von Schachtmeier einmal dringend nahegelegt habe, im Spiel mit ihm nicht so hoch zu setzen. Er habe darauf erwidert, Kavalier hält alles. Er habe die Termine zur Regulierung innegehalten, bis auf den letzten. Von Kaiser. Beim letzten Termine begründete der Zeuge die Nichtzahlung damit, dass der Artikel im Berliner Tageblatt erschienen sei, worauf ich ihm antwortete, diese Begründung verbitte ich mir. Können Sie nicht zahlen, so bin ich gern bereit, einen späteren Termin anzusetzen. Der Zeuge gab zu, dass er dem Angeklagten von Kaiser noch 4.000 Mark schulde. Ein Zeuge hatte vor dem Untersuchungsrichter ausgesagt, dass von Kaiser ihn wegen Bezahlung von Spielschulden arg getreten und ihm wiederholt gedroht habe, sich eventuell an seinen Kommandeur zu wenden. Justizrat Dr. Sello ließ sich durch diesen Zeugen bestätigen, dass dieser Tretbrief in demselben Ton gehalten gewesen sei wie ähnliche Briefe des Zeugen an von Kaiser. Er habe ihm dies sogar direkt gesagt und den alten Satz befolgt, wie du mir, so ich dir. Untersuchungsrichter Landgerichtsrat Herr ließ sich hierauf über einzelne Punkte des Protokolls aus, zunächst bezüglich des Zeugen von Gersheim. Er wiederholte mit Nachdruck, dass mit den Zeugen der Wortlaut sofort ganz genau in eingehender Beratung fixiert wurde, sobald auch nur aus den Gebärden der Zeugen die Annahme auftauchte, dass ein Irrtum obwalten könnte. Dies sei auch beim Zeugen von Gersheim geschehen. Zeuge von Gersheim. Er habe nach allem, was ihm gesagt worden war, die Sache so aufgefasst, dass es sich um notorische Falschspieler handle. Landgerichtsrat Herr zum Zeugen. Habe ich eine Äußerung gemacht, dass Sie so etwas annehmen konnten? Ich bestreite das aufs Allerentschiedenste. Zeuge von Gersheim gab als richtig zu Protokoll gegeben zu haben. Aus der Bekanntschaft mit Herrn von Kaiser weiß ich, dass er so gut lebte, dass im Allgemeinen angenommen wurde, er lebe über seine Verhältnisse. Er habe dies aber nur auf von Kaisers Aufwendungen beim Spiel bezogen. Oberstaatsanwalt. Dann muss der Zeuge doch zugeben, dass, wenn überhaupt ein Irrtum vorliegt, das Missverständnis lediglich auf seiner Seite liegt, nicht aber auf Seiten des Untersuchungsrichters. Der Zeuge blieb dabei, dass er ein besonders luxuriöses Leben des Herrn von Kaiser nicht habe zum Ausdruck bringen wollen. Landgerichtsrat Herr, er habe die Aussagen so niedergeschrieben, wie sie gemacht wurden und zweifellos auch gemeint waren. Vorsitzender, Herr Untersuchungsrichter, es handelt sich nun noch darum, dass der Zeuge von Stosch behauptet, er sei durch Sie zu der Ansicht gebracht worden, dass er Gaunern in die Hände gefallen sei. Zeuge von Stosch blieb dabei, dass er aus der ganzen Fragestellung und den Äußerungen des Untersuchungsrichters die Auffassung bekommen habe, das Falschspiel sei schon erwiesen. Landgerichtsrat Herr, ich habe die Aussage auch dieses Zeugen auf das Gewissenhafteste aufgenommen, ihm selbstredend gesagt, um was es sich handelt und das gewerbsmäßiges Spiel in Frage stehe. Auch der Sachverständige hatte ihm natürlich gesagt, worauf besonders Gewicht gelegt werde, es ist aber entschieden nicht gesagt worden, dass Falschspiel schon erwiesen sei. Ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass ich dem Zeugen solche Mitteilungen oder Belehrungen aus den Akten nicht gemacht habe, aus denen er zu seiner Auffassung kommen konnte. Zeuge von Stosch blieb dabei, dass er durch die Art der Fragestellung zu der Auffassung gekommen sei. Landgerichtsrat Herr, Dann ist das ein Missverständnis, welches ich bedauere, aber für unmöglich halte. Justizrat Dr. Sello. Gegen die im letzten Satze enthaltene Unterstellung muss ich den Zeugen, der einen Eid geleistet hat, in Schutz nehmen. Oberstaatsanwalt. Auch Landgerichtsrat Herr hat den Zeugeneid geleistet. Zeuge von Stosch hat auch gesagt, dass sich Ihre Miene, Herr Landgerichtsrat, verdüstert hätte, wie er von den Verlusten des Herrn von Kröchers sprach und wieder erhellte, als er von den Gewinnen von Kröchers sprach. Zeuge Herr, davon ist mir durchaus nichts bekannt. Auf Befragen eines Beisitzers erklärte Landgerichtsrat Herr, in einem gewissen Moment war er allerdings persönlich der Überzeugung, dass in einem Falle gegen von Kaiser der dringende Verdacht des Betruges vorlag. Er habe aber keineswegs gesagt, dass der Betrug schon erwiesen sei. Rechtsanwalt Dr. Schachtel wünschte noch weitere Auskunft vom Untersuchungsrichter, ob nicht einzelne, zweifellos in die Protokolle gekommene Missverständnisse über Spielüsancen auf irrige Mitteilungen des damaligen Sachverständigen von Manteuffel zurückzuführen seien. Rechtsanwalt Dr. Pinkus erklärte, dass sein Klient nicht solche Frage an den Untersuchungsrichter gerichtet wissen wolle. Nach seiner Meinung seien die subjektiven Auffassungen des Untersuchungsrichters in dem Vorverfahren ohne Bedeutung, denn es käme lediglich darauf an, was die Hauptverhandlung ergäbe. Vorsitzender, diese Ansicht teilt auch der Gerichtshof. Auf Befragen des Oberstaatsanwalts bestritt der Untersuchungsrichter entschieden, präokkupiert gewesen zu sein. Er sei stets bestrebt gewesen, jedes Missverständnis auszuschließen, aber auch mit allen gesetzlichen Mitteln vollständige und wahrheitsgetreue Aussagen zu erhalten. Justizrat Dr. Sello. Auch er lege auf die Aufklärung etwaiger Missverständnisse und Ungenauigkeiten in der Voruntersuchung keinen Wert, desto größeren Wert aber auf die Ergebnisse der Hauptverhandlung. Vorsitzender. Namens des Kollegiums spreche ich den dringenden Wunsch aus, dass die Protokolle nicht weiter in Erörterung gezogen werden. Rechtsanwalt Dr. Schachtel, das werden wir sehr gern tun. Rechtsanwalt Dr. Schwind, wir haben den Herrn Untersuchungsrichter doch gar nicht hierher zitiert. Der hierauf vernommene Zeuge von Reckum sagte nichts Ungünstiges über die Angeklagten aus. Allerdings habe er in der Voruntersuchung gesagt, Herr von Kaiser pflegte zu senken. Dies täten aber auch andere Spieler. Herr von Kaiser sei bei der Regulierung nicht auffallend säumig gewesen. Von Kröcher kenne er als einen wohlerzogenen, anständigen Mann. Von Schachtmeier sei im Spiel keineswegs irgendwie hervorgetreten. Ihn habe es sogar amüsiert, als von Schachtmeier eines Abends mit zitternder Hand 10 Mark setzte. Wolf habe er für einen reichen Herrn gehalten und als weltgewandten und kunstverständigen Menschen kennengelernt. Er habe nicht gesehen, dass Wolf sich stets besonders an die Angeklagten herangedrängt habe. Er habe im Ganzen gegen 30.000 Mark verloren. Nach seiner Ansicht sei von Kröcher leicht zu führen und es sei bedauerlich, dass er nicht in andere Hände gefallen, sondern durch den leichtsinnigen Verkehr immer mehr in seiner Spielleidenschaft bestärkt worden sei. Er habe den bekannten Brief des Grafen Königsmark nicht als scherzhaft aufgefasst. Von Kröcher habe auch sehr ernst mit ihm darüber konferiert, was er dagegen tun solle, und gesagt, er könne die von ihm schon geplante Reise nach der Riviera nicht unternehmen, bevor diese Angelegenheit geordnet sei. Von Kröcher habe nun nicht etwa infolge des Briefes Berlin verlassen. Vorher hätten sie gemeinschaftlich eine geharnischte Erwiderung auf den Brief aufgesetzt und als darauf keine Antwort erfolgte, habe er Herrn von Kröcher geraten, nunmehr seine Reise anzutreten. Auf eine Frage des von Kröcher bestätigte der Zeuge, dass beispielsweise Herr von Wrede, der ein sehr vornehmer und hochanständiger Spieler sei und jeden Coup hielt, mit mehr Glück gespielt habe als alle 3 Angeklagten. Rechtsanwalt Dr. Schwind, ist es vorgekommen, dass Sie mit anderen Herren zur Unterhaltung auch gar nicht um Geld gespielt haben, sondern um alle möglichen anderen Dinge wie Ofenvorsätze, Sektbecher, Schnapsbecher, Dedikationen und so weiter? Zeuge, jawohl, das haben auch die Angeklagten bisweilen getan. Graf von und zu Egloffstein, aus der Untersuchungshaft vorgeführt, bekundete als Zeuge. Er könne nicht sagen, dass von Kröcher besonderen Aufwand getrieben habe. Er sei vielmehr ein sehr genauer Wirt. Der Zeuge war einer der Gründer des Clubs, zu dessen Gründung von Kröcher die Initiative ergriffen habe, um größere Garantie gegen das Eindringen unbequemer Elemente zu haben. Der Club sollte nicht ausschließlich ein Spielclub sein. Ein gegliedertes Direktorium mit speziellen Funktionen für den Einzelnen habe es nicht gegeben, es sei auch nicht richtig, dass von Kaiser besondere Direktiven für die Einladungen gegeben habe. Die Einladung des Wolf sei auf den Wunsch des Herrn von Kröcher zurückzuführen, welcher etwaige Bedenken durch die Bemerkung zerstreute, dass Rittmeister Giesing mit Wolf befreundet sei. Das ganze Verhalten Wolfs konnte durchaus keinen Verdacht erregen. Zeuge Graf Eglofstein bekundete dann noch einen Vorfall, den ihm Baron von Galli erzählt habe und der ein schlechtes Licht auf von Kröcher werfen sollte. Danach soll Herr von Galli eines Abends, um Herrn von Kröcher, die von diesem übernommene Bank abzunehmen, ein großes Paket blauer Scheine auf eine Karte gesetzt haben. Herr von Galli will dann gefragt haben, ob Herr von Kröcher die Bank halten wolle. Letzterer habe dies bejaht, nachdem er durch eine geschickte Beugung des Körpers die entscheidende Karte angesehen habe. Von Kröcher erklärte dies für durchaus erfunden und ein solches Ansehen der Karten für eine technische Unmöglichkeit. Auch der Zeuge von Reckum, ein Teilnehmer an dem fraglichen Spiel, trat der Behauptung des Barons von Galli entschieden entgegen. Die ganze Gesellschaft habe damals dagegen protestiert, dass Baron von Galli den Einsatz zurückziehen wollte. Angeklagter von Kröcher. Baron von Galli gehörte zu denjenigen Personen, die nach dem Erscheinen des Tageblattartikels aus Berlin weggegangen seien. Zeuge Graf Eglofstein bekundete noch, von Kröcher habe, als er Pferde und Wagen hielt, Rennpferde laufen ließ und in der Hohenzollernstraße wohnte, einen Luxus getrieben, den er, Zeuge, in der Voruntersuchung kolossal genannt habe. Zur Zeit der Begründung des Clubs habe von Kröcher seine Lebenshaltung ganz bedeutend eingeschränkt. Rechtsanwalt Dr. Schwind kämpfte nachdrücklich gegen die Berechtigung des Ausdrucks »kolossal«. Auf Befragen erklärte Graf von Eglofstein, dass von Galli nach dessen Behauptung im Ganzen 100 bis 120.000 Mark verloren habe. Nach einer Behauptung des Herrn von Galli soll von Kröcher diesem Folgendes zugestanden haben. Er habe nach Erscheinen des Artikels Herrn Wolf den dringenden Rat gegeben, sich einige Zeit fernzuhalten, da der Verdacht des Falschspiels gegen ihn aufgetaucht sei. Von Kröcher bestritt dies entschieden und bekämpfte wiederholt die Glaubwürdigkeit des Barons von Galli. Zeuge Graf Eglofstein erklärte, dass die Gattin des österreichischen Botschafters die Cousine des Herrn von Galli sei. Der Zeuge betonte zum Schluss auf eine bezügliche Frage, dass sein Abschied vom Militär seinerzeit auf sein Gesuch zum Zwecke der Auswanderung erfolgt sei. Ende von Abschnitt 71, Teil 6. Aufgenommen von Ricarda Detmold.